بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد أمير المجاهدين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد, zur fünften Bedingung von La ilaha illallah, Al-Inqiyad, der Gehorsam und die Hingebung. Der Islam erfordert vom Menschen den uneingeschränkten Gehorsam gegenüber den Ge- und Verboten dieser Religion. In Sura 39, Vers 54. Und wendet euch eurem Herrn reuig zu und seid ihm ergeben, bevor die Strafe über euch kommt, worauf euch keine Hilfe zuteil werden wird. In Sura 4, Vers 125. Und wer hat eine bessere Religion als jener, der sich Allah ergibt und Muhsin ist? Und der Glaubensgemeinschaft Ibrahims folgt als Anhänger des rechten Glaubens. Und Allah nahm sich Ibrahim zum Freund, zum Khalil. Sura 31, Vers 22. Wer sich Allah völlig ergibt und Muhsin ist, der hat den festesten Halt ergriffen. Und zu Allah führt das Ende der Angelegenheiten. Sheikh al-Hakami, rahimahullah, sagt zu dieser Ayah, 31, Vers 22, in Ma'arijul Qabul, Seite 521, die Bedeutung des festesten Halts ist La ilaha illallah. Und die Bedeutung davon, sich Allah völlig ergeben, ist Al-Inqiyad zu verwirklichen, während man Muhsin und Muwahhid ist. Muwahhid ist jemand, der den Tawhid umsetzt. Wer sich Allah jedoch nicht völlig ergibt und kein Muhsin ist, der hat auch nicht den festesten Halt ergriffen. Sura 4, Vers 65. Doch nein, bei deinem Herrn, sie haben nicht eher Iman, bis sie dich, Muhammad, zum Richter über alles machen, was zwischen ihnen strittig ist, und dann in sich selbst keine Bedrängnis finden, durch das, was du entschieden hast, und sich in voller Ergebung fügen. Ibn Kathir, rahimullah, sagt in seinem Tafsir al-Qur'an al-Azim zu dieser Ayah, Allah schwört auf sein edles und heiliges Selbst, dass niemand Iman hat, ehe er nicht in all seinen Angelegenheiten den Gesandten zum Richter macht. Das Urteil, was er gefällt hat, ist die Wahrheit, der sich sowohl innerlich als auch äußerlich gefügt werden muss. Deshalb sagt Allah, und dann in sich selbst keine Bedrängnis finden durch das, was du entschieden hast, und sich in voller Ergebung fügen. Das bedeutet, wenn sie dich, Mohammed, zum Richter machen, so gehorchen sie dir im Innersten, finden somit in sich selbst keine Bedrängnis gegen das, was du geurteilt hast, und fügen sich dem Urteil im Äußeren wie auch im Inneren. Sie werden sich dann voll und ganz ergeben, ohne jeglichen Widerstand, jegliche Abwehr oder jeglichen Konflikt, so wie es im Hadith steht, bei dem, in dessen Hand meine Seele ist, keiner von euch hat Iman, bis seine Neigung dem entspricht, womit ich gekommen bin. Überliefert bei Al-Barawi im Sharh al-Sunnah, einige Gelehrte stuften diesen Hadith als schwach ein, das ändert jedoch nichts daran, dass seine Bedeutung richtig ist. Ibn al-Qayyim rahimahullah sagt in At-Tibyanu fi Ayman al-Quran, auch bekannt unter dem Namen At-Tibyanu fi Aqsam al-Quran, Seite 93. Die Shahada als Wahrheit anzuerkennen, erfordert den Gehorsam und das Bekenntnis zu ihren Pflichten, die die Gesetze des Islams und ihrerseits eine ausführliche Darlegung dieser Worte La ilaha illallah sind. Sura 58, Vers 5. Gewiss, diejenigen, die Allah und seinen Gesandten zuwiderhandeln, werden zugrunde gerichtet werden, so wie diejenigen vor ihnen zugrunde gerichtet worden sind. Wir haben bereits klare Zeichen herabgesandt, und für die Kafirin wird es eine schmachvolle Strafe geben. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyya Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.